die ist so schlecht. Überall Faschos und Rassisten. Grau und kalt, voller Gewalt. Nichts als lauter Machos und Sexisten. Herum, mach endlich Schluss. Es ist Zeit zu gehen. Spring vom Balkon, wir wollen Taten sehen. Selbstmord! Selbstmord! Selbstmord gegen Rechts, das ist die Lösung! Heute ist der Tag, dein großer Tag! Selbstmord gegen Rechts, das ist die Lösung! Oder beim Fixen gegen Rechts, umsonst ein runtergeholt! Weiß jetzt Streich gegen Rechts, Hämorrhoid! Die Mann hat eins genommen, die muss organisieren. Kein Schwein ist gekommen, du wolltest was tun, es hat nichts gebracht. Selbstmord gegen Rechts, das ist die Lösung. Jetzt wirst du zum Märtyrer stilisiert. Vorbildung hoffentlich garantiert. Schneid die Pulsadern auf oder spreng dich in die Luft. Selbstmord gegen Rechts, das ist die Lösung. Selbstmord, Selbstmord. Selbstmord gegen Rechts, das ist die Lösung. Setz dir auf dem Klo den goldenen Schuss. Selbstmord gegen Rechts, das ist die große Sache. Jetzt wird sie kieken, keiner wird mehr lachen. Nimm dir ne Knarre, schieß dir in den Kopf. Hüpf in die Kreissäge, echt und hopp. Schick dich mit Schlaftabletten selber in die Gruft. Aber denk dran, wichtig ist die Dosis. Selbstmord gegen Rechts, das ist die Lösung. Heute ist der Tag.